Genau vor 4 Jahren zog Park Geun-hye durch die gemeine Medienmanipulation und den betrügerischen politischen Putsch ins Blaue Haus ein. Im Zusammenhang damit veröffentlichte das Institut für die Wiedervereinigung des Vaterlandes am 25. Februar ein Weißbuch über ihre Sünden in ihrer 4-jährigen Amtszeit. Im Weißbuch wurde hervorgehoben, die 4 Jahre der Herrschaft der Landesverräterin Park Geun-hye seien die Jahre der Empörung und des Schreckens, in denen der Wunsch aller Landsleute nach der Landesvereinigung mit Füßen getreten worden sei, die Jahre des Albtraums und der Hölle, in denen die südkoreanische Bevölkerung unbeschreibliches Unglück und große Schmerzen erlitten habe, und Jahre der Schande und Demütigung gewesen, in denen Park Geun-hye ohne Zögern die Würde und Interessen der Nation an die äußeren Kräfte verkauft habe. In der Weltpolitikgeschichte habe es viele Herrscher gegeben, die sich einen üblen Namen gemacht hätten. Doch einen Verbrecher der Sonderklasse wie Park Geun-hye, die in ihrer 4-jährigen Amtszeit die größten Verbrechen begangen habe, habe es noch nie gegeben. Alle Landsleute werden diese Landesverräterin am unbarmherzigsten und härtesten bestrafen, damit die Tragödie, bei der eine Giftschlange wie Park Geun-hye in der Nationalgeschichte Koreas wieder auftrete und die größten Schanden anrichte, nicht wiederholt werde.